Wir können jetzt einfach mal so ein bisschen reden, aber guck mal, ich rede ganz normal. Ich muss ja jetzt nicht irgendwie davor sitzen und das schlägt schon ganz ordentlich aus. Ach, das ist klasse. Ja, du kannst ruhig noch ein bisschen lauter reden. Lieber Max. Okay. Check, check, one, two, kurze Brechprobe. Du brauchst nicht mit dem Kopf nach vorne gehen. Ja, okay, von mir aus. Das ist nicht beim Essen, weißt du, wo du mit dem Mund noch zum Essen musst. Ja, dann gehst du doch damit. Gut, jetzt? Okay. Ah, ich hab nichts zu trinken. Wir müssen uns ein bisschen eingrufen, ruhig ein bisschen labern erst. Ja. Ist kein Problem. Wir sind in den USA. Wir sind ein Comic über US-Podcasts. Dieser Bildschirmschoner mit diesen halben Nacktfotos von dir, die irritiert mich total. Ja, das. Da war ich jetzt nicht drauf gefasst. Max im Sommerurlaub. Jetzt kann ich halt 3 Tage lang nicht schlafen. Immerhin waren es keine Halbnacktfotos von dir, Steffen. Wieso würdest du sagen, dass ich dick bin? Nein, nein, nein. Muss ich gleich wieder Mario einspielen? Was sagst du? Darf ich auch was sagen? Ja, natürlich darfst du was sagen. Super. Max hat mich jetzt gerade ernsthaft gefragt, ob er auch was sagen darf in seinem Podcast. Das ist unfassbar. In unserem, das ist auch dein Podcast. So. Nee, du darfst nicht ab in die Ecke. Darfst da hinten zugucken, Max. Während ich mit deinem Aufnahmegerät aufnehme, darfst du zugucken. Ich bin der Neue. Verpiss dich. Du bist ausgetauscht. Nein. Du hast mich ersetzt, Steffen. Ja, ich bin jetzt, ich bin zwei Podcaster. Und dann habe ich irgendwann mal die ersten 3. Ich glaube, Max möchte noch was sagen. Ja, bitte. Ja, ich wollte ursprünglich etwas zu den Shonen-Manga sagen, die in Deutschland rauskommen. Und das geht aber gerade mal um Jakob. Ja. Du kannst danach was über Manga sagen. Genau, das habe ich erwartet. Ich wollte nur 5 Minuten aufnehmen, das endet schon wieder im totalen Chaos. Ach, nächstes haben die Zuhörer was zu sagen. Ah, hallo Max. Nein, haben Sie den Eier getreten? Oh. Captain Weichei. Cool, wo ist Handy? Nein. Haben Sie die in die Eier getreten? What's wrong? Nein, der hat mich hochgehoben von hinten. Der hatte seine ganze Hand in meinem Arsch. Ich kam von hinten an. Das tut mir leid, Leute. Wie haben wir es nochmal gemacht? Sprach mir. Jetzt einfach auf. Jetzt einfach reden. Ja. Ja, bevor dann selber einmal hier mit der Hand drauflegen. Schlägt ihr aus? Schlägt ihr ordentlich aus? Ja, ich glaube, das schlägt ganz vernünftig aus. Nicht, dass wir das hinterher nochmal nachschneiden müssen. Weil das wäre wirklich kacke, sonst sollst du das ein bisschen näher ranrücken. Oh ja, kuscheln. Nein, das nicht. Schade. Das wäre deine Podcast-Stimme. Ja, meine super wohlklingende Podcast-Stimme, die ich so sehr gern mag. Ja, du hast so eine professionelle Podcast-Stimme, so eine, hallo, ich bin der ernste Max. Max, das möchtest du mal moderieren? Du bist heute der Moderator der Sendung. Ich halte einfach mal die Schnauze. Das wird dann grausam. Ja, das wird grausam werden. Du musst das auch üben. Okay, also unser erstes Thema heute beim Nerd-Nerd-Nerd-Podcast ist... Das ist aus einer Tüte! Was war das? Ich habe den Kopf in einer Tüte und rede in die Tüte. Okay. Wieso tust du das, Steffen? Typ-Man. Du bist der Typ. Typ. Okay. Nein, ich unterbreche dich, ich verunsichere dich nur. Ja, okay. Heute auf Nerd. Verunsicherungs-Podcast. Okay, Versuch Nummer 3. Justice League, the Flashpoint Paradox. Ist der gut, schreie nicht so. Ist das, als wenn ich andauernd unterbrochen hätte? Nein, so etwas ist nicht passiert. Auf so eine Idee wird es nie kommen. Höchstens in einer anderen Kontinuität. Doch, da wäre ein Thema. Auf einer Parallelerde. Sehr. Brutal. Ja, weiß ich nicht. Also, ich fand Flashpoint, ich habe da ja einiges mehr gelesen als du. Hm. Du musst das nicht immer anfassen, das geht auch so. Ja, das ist gut. Sagen, guck mal, da ist Danny Dio auf deinem Bildschirm. Ah! Ja. Das ist ein Scheiß heute, was ist denn los? Ja, wir haben nur 10 Minuten. Wir sind schon bei 2. Was, wir haben nur 10 Minuten? 3 Minuten. Wir haben nur 10 Minuten. Pro Abschnitt, hattest du gesagt. Das können wir hinterher zusammenschneiden. Das schneiden wir runter dann. Ja, ist mir schon klar. Ja, okay. Der ganze Unsinn, den wir gerade reden. Dann haben wir nachher nur noch 2 Minuten. Das kommt alles raus und hinterher dann, wenn wir so 20 Folgen fertig haben, gibt es dann am Ende so eine halbe Stunde nur Outtakes. Ich habe bei der ersten Folge schon Sachen rausgeschnitten, weggespeichert. Ja. Schön hinterher. Oh, guck mal da. Oh. Schick. Ich mag den Bildschirm schon. Ja, der ist wirklich gut. Batman. Ein Karl Urban. Leg das Aufnahmegerät einfach weiter hin. Lass es laufen. Ja, ja, ja. Der ist doch schon. Guck mal da. Hui. Hui. Flashman Paradox. Der Flash. Sind das die Fotos da? A.K.A. Barry Allen. Ja, das sind die ganzen Fotos auf meinem PC. Was sind das für Leute? Das ist Richard Armitage. Den haben... Das tut mir leid. Der hätte eventuell Batman spielen sollen. Das tut mir leid, dass er so aussieht. Ich mach das mal einfach weg. So, Das ist Starsky. Und da ist ein weiblicher Hutch. Hitch. Hitch. Hutch, der Alter. Es wäre kein Problem. Jetzt wird gerade der Stuhl nachgegeben. Oh, oh, bring ich so. Die Klügel gibt nach. Ich fand's so gut. Ich war noch in meinem Gedanken, bis der Stuhl zusammengebrochen ist. Na, Villains sind. Hier sind wir. Villains sind. Das kann ich jetzt so schlecht erklären. Das war der Stuhl, der ist schon wieder zusammengebrochen. Hm. Ich glaube, ich springe diesen Stuhl. I'm Batman. Ja, verstehe ich schon. Ich wollte mal wieder Salami sagen, tut mir leid. Ich hab einmal so Tourette mit Essen. Ah. Wurst! Fashion Chips! Peking-Ente! Ist gut, jetzt geht es zu Ende. Wurst! Bis aus meinem Aschenbein, Arsch! Spaghetti! Chili con carne. Ist ja gut. Max, ganz ruhig. Okay, der Witz ist vorbei. Dankeschön. Wähle ich jetzt. Ja. Stopp! Witz! Lasagne. Limbo says no! Give me that! Unser Lieblingsspruch. Ich liebe der Final Crisis. Und mir fällt schon wieder dieser Stuhl auseinander. Ja. Dieser Stuhl ist nicht gemacht. Noch durch. Dieser Stuhl ist nicht gemacht für 130 Kilo, mein Freund. Oh mein Gott. Normalerweise muss er nur die Hälfte drin. Wieso? Ist der für dich? Also nichts. Ist auch geil. Ist egal. Ich bin fett und dieser Stuhl bricht gleich auseinander. Job. Abbruch! Jetzt kommt ja dieser Mario. Ansonsten bin ich mit Flashpoint. Ich fange nochmal an. Ansonsten bin ich mit Alter, ich muss das nachher schneiden. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Da irgendwas Vernünftiges rauszukriegen wird schwer. Hallo. Hallo. Guck mal schlecht aus. Machst du was zu trinken, Max? Oder hast du wieder den alten Fehler gemacht, den nicht zu trinken mitzunehmen? Damn it. Muss ich wieder Beatbox machen? Ja, ja. Willst du noch was besorgen? Ja, ich hole mir noch irgendwas. Dann groove ich noch ein bisschen hier ein. Ich glaube, ich hole mir sogar wieder einen Almdudler. Holst du wieder einen Almdudler? Muss ich den wieder aufmachen? Ich hab so ein Déjà-vu auf unsere erste Aufnahme damals. Ja, ja. Oder doch eine Fanta? Nein, ich hole keine Fanta. Fanta klebt. Das ist das Problem. Cool. Was denn? Flaschenöffner drin. Hui. Mach die Flasche doch schon mal auf. Und geh dann runter und sag, Ilona, du hast schon zwei getrunken. Max, da ist ein Warnzeichen. Was ist das hier für ein Warnzeichen? Ich glaube, das bezieht sich nur auf das Internet. Ja, okay. Machen wir noch diesen Podcast. Ja, ich wollte nur sagen. Schreiben und Teilen eines Memos auf dem Screenshot durch Nutzung von Quick Memo. Was ist das? Das ist ja interessant. 63% automatisch. Was ist das hier? Automatisch entfernen. Und ich schiebe das hier mal wieder hoch. So. Ja. Lautlos. Und jetzt hören Sie ein paar komische Geräusche. So, Max ist wieder da mit seinem Bier. So. Und fangen wir an? Ich fange mit Rülpsen an, weil ich hatte noch Luft im Bauch. Dieses herrliche... Es gibt keine Katzen in Amerika! Es gibt keine Katzen in Amerika! Es gibt keine Katzen in Amerika! Was ist jetzt das Problem, verdammt? So, komm, ich fange nochmal an, das ist ja furchtbar. So, das ist ja. Wo warst du jetzt? Wo bist du? Du warst jetzt bei der JSA, ne? Ja, ich glaube, ich darf vielleicht nochmal an. Katzen Amerika. Es gibt keine Katzen. Tatsächlich. Weißt du, hat Fievel damals gesagt. Ja. Da muss das wohl stimmen. Wobei das erste, was Fievel damals getroffen hat in Wilden Westen, war so eine dicke Katze. Irgendwas kann in diesem Film stimmt da nicht. Keine Ahnung. Fievel war ein Idiot. Schön groß aus Steven Spielberg. Fievel war ein Idiot. Fievel die Arschkatze. Fievel die Arschratte. So. Fievel lügt. Fievel. Das ist, gibt wohl Katzen in Amerika. Das ist Tom und Jerry. Ja, das ist nein, Jerry ist keine Katze, Tom. Ja gut, dann würde man sich jetzt auch nochmal streiten können. Man kann alles zu einer Katze machen, wenn man möchte. Nein, aber das ist eigentlich die Quintessenz von den beiden Fievel-Filmen. Fievel ist ein Lügner. Fievel lügt. Ich, weißt du, es gibt ja auch so T-Shirts mit Cyclops was right. Ne? Ich will so ein T-Shirt, wo drauf steht, Fievel lügt. Der erste Band von Crisis enthält im Prinzip die Sommer-Crossover des Darf ich was sagen? Sag du was, vielleicht kriegst du den Satz raus. Ja, praktisch die Sommer-Crossover. Fang den Satz von vorne an. Ja, okay. Dieser der Crisis-Band enthält. Und so habe ich die Welt gerettet. Okay. Sollen wir nochmal von ganz von vorne anfangen? Es wäre vielleicht okay. Es wäre vielleicht ganz gut. Bla. Dann hast du die. Ja, alles schon wieder zu viel. Ja, mein Gott, das sind immer nur, das ist immer nur so ein Heftchen, Max. Das ist nicht zu viel. Jeden Abend eins. Nun gut. Nein. Jeden Abend eins und okay. Dann musst du halt abends mal Youporn zulassen. Du musst sie auch nicht in den nächsten 7 Tagen schaffen. Was denn? So. Soundeffekte. Sound ist auch in Stereo, obwohl wir im Mono ausgestrahlt werden. Nein. Du musst das nicht anfassen, vor allem nicht, wenn ich rede, das hört man. Man hört dieses Klacken, wenn du auf das Handy drückst. Ich wollte nur gucken, wegen dem Saft, wie viel Saft noch drauf ist. Die Antwort ist Batman. Was? Die Antwort ist immer Batman. Schleim in der Nase! Das Buch ist von. Hey Max, bist du nicht vorbereitet? Bist du nicht vorbereitet, Max? Hast du das Buch doch gelesen? Bist du nicht vorbereitet? Fatal. Max, Impressum. Das Impressum findest du? Ja, ich suche ja gerade noch sowas. Ja, Impressum. Nein. Das ist auch eine alte Ausgabe, wie ich das gerade sehe. Ja. Jetzt muss ich pipi. Großartig. Soll ich nochmal anhalten? Nein, das ist. Ich muss Männer pipi. Wenn Männer pipi müssen, dann kannst du von München bis nach Berlin fahren. Ja, das ist so. Und dann musst du von dem Kumpel noch erinnert werden, dass du aufs Klo gehst. Das ist so. Männer also. Pipi geht. Bei Frauen, die müssen sofort, die laufen dann auch sofort aus. Spritz meterweit! Möbius. Möbius. Möbius. Aua, aua, ich halt, ich kenne Möbius nicht. Aua, aua, aua. Halber, denn ich fand ihn nicht so. Ja, guck dich an, wo du gelandet bist. Ich bin zusammen mit dir gelandet. Ja. Oh. Ja. Das siehst du. Wir wechseln mal ganz schnell das Thema. Sieg. Ich hab. What was the fuck, hey? Ah, ich wollte es nicht sagen, Mann. Ich wollte es nicht sagen. Ich hab's mir verkackt. Zum zweiten Mal. Heute zum zweiten Mal. Verzweifelt sein, ich weiß. What the fuck, hey? Ring, ring. Ja, hab ich doch vorhin auch gemacht. Nein. Ganz schnell. Hast du auch gemacht in deinem Review. Du bringst mich wieder aus dem Konzept. Du hast das doch selber so, wenn man da so reinredet. Ich hab schon jetzt einen zweiten Anlauf dafür gebraucht. Jetzt bin ich schon wieder mal einen dritten Anlauf. Ha! So, okay. Also, das beide jacken diesen Heft einfach so hinter mir. Unsere neue Rubrik. Max riecht sich auf. Ah. Präsentet in Max Vision. What does the Max say? Ist das gleich in grün gewesen? Ich hätte gesagt, er jagt hinter ein paar Banden hinterher und auf einmal taucht diese Söldnergruppe auf, die dann irgendeine Verbindung mit seiner Vergangenheit hat. Und am Ende kriegen wir dann raus, wieso diese Gruppe jetzt auf einmal hinter ihm her ist. So in der Art. Das wäre praktisch dasselbe gewesen. Das, egal. Das ist fast wörtlich das Gleiche. Ja, warum willst du dich denn von mir aus dem Konzept bringen? Wieso lässt du dich ja von mir aus dem Konzept bringen? Das ist noch nie passiert. Nein, noch nie. Erst im Nachhinein, wenn ich das geschnitten habe, habe ich mich total aufgeregt. Oh, das ist ein Was glaubst du, wie groß ich bin? Ich bin 3 Meter groß geworden und grün. Dann habe ich mir hier was aufgeschrieben, was ich nicht mehr lesen kann. Oh, großartig. Soll ich es mal entziffern? Nein, ich kann es lesen. Wir müssen das ja sowieso, wie jedes verdammte Mal erst eingerufen. Ja, stimmt. Das war ja bei Nerd noch nie anders. Wir gehen ja nie mit dem Hallo in die Sendung. Mhm. Das mache ich aus voller Absicht. Weil die Leute wissen verdammt nochmal, was sie hören. Das steht ja in der MP3! In der Tat. Der hat so Sachen geschrieben wie der mantastische Fister Mox. Oh, je eher wir anfangen. Hört man mich? Guck mal, ich rede jetzt. Ja, guck mal da. Ja, der Pegel schlägt aus. Ja, du bist wieder viel zu nah da dran. Oh, wunderbar, dann hört man wenigstens meine Stimme mehr als deine. Ja, freuen sich die Zuhörer. Problem, du sagst nicht genug, dafür soll sich das lohnen. Ja, da muss ich mich näher ransetzen. Dann. Ja, kannst du das auch mal was sagen, warum deine Stimme ausschlägt. Warum? Warum? Das geht doch noch, guck mal da. Warum? Ja, guck mal, ist einfach die mal ganz genau, ganz normal kräftig reden und ja, dann. Guck mal, chill mal deine Basis, das geht überhaupt nicht. Jetzt chill du mal deine Basis. Ja, eure. Deine Oma. Die ist auch zu Hause. Ich konnte auch mein typisches. Mein funktioniert. Guck mal, mein funktioniert. Ich sollte mich doch lieber hinstellen, dann kann ich wenigstens in Bewegung bleiben. War schlafen. Du hast eine Jacke an. Ja. Wir haben auch zum ersten Mal Damen besucht. Wir nennen ihn ab heute. Der kluge Mann preist sich vor. Minimax. Nicht mehr Minimax, sondern Minimax. Das war eine Marvel-Serie, hieß sie Max Max. Max Max. Maximum Max. Könnt ihr das sagen? Jakob, sag mal was. Wieso? Ja, ja. Ja, weil du heute neu dabei bist. Ja, gar nicht. Ich war schon mal hier. Ja, aber ganz kurz. Das ist 3 Folgen her. Ha? Ja. Ja. Okay, dann war ich schon mal da. Das war im Oktober. Erinnern sich die Leute überhaupt noch an dich? Die Frage ist, erinnern sich die Leute noch an uns? That what she said. So, bevor uns hier der Arsch abfriert. Ruf dich nochmal. Ja. Bevor uns hier der Arsch abfriert. Sexy. Sexy. Oh ja. Gib mir den Arsch ab, dann bleibt dein Leben mitnehmen. Sehr sexy. Das ist eine Erinnerung für zu Hause von mir. Backschale. Kannst dich draufsetzen, ich bin weich. Mary Sue. Marty Stewart ist für männliche Charaktere. Batman ist ein Mädchen. Das wage ich zu bezweifeln. Warum trägt er da einen Rock? So. Wieso hat er einen Sohn mit Talia? Lesbisch? Wo hat er einen Rock? Wo hat Batman einen Rock? Da, das ist doch hier. Ah, ne, das ist der Umhang, okay. Ah! Gut, aber. Kommt jetzt der Trainer. Er klingt ungefähr so. Was lachst du? Nichts. Findest du mich lustig? Nein, ich musste gerade wieder an den Kerl aus dem Film denken, an den Stegemann. Wie hieß nochmal dieser verrückte Professor? Dr. Stoll? Der hat Angst gemacht. Der muss man wissen gemacht hat. Ja. Wie hieß der? Dr. Stoll? Wie meinst du jetzt? Den, der muss man wissen geschrieben hat. Der hat nicht muss man wissen geschrieben. Sebastian Bartoschek und so haben. Ach so, Und du meinst diesen verrückten. Ja, diesen gruseligen. Ja, das ist Dr. Axel Stoll. Ah ja, okay, danke. Zu dem und dem Zeitpunkt muss der Podcast. Du kannst auch Ja oder Nein sagen, wenn ich mit dir spreche, wenn du ja. Ja. Super. Guck mich an. Ja. Ja, okay. Ja. Ha! Hallo. Willst du es dahin legen wieder? Ja, wenn man sich dann noch vernünftig versteht. Ja, das wollen wir natürlich auch. So, geht das so? Ja, kann man das so lassen? Ja, ich hoffe es mal. Ich muss bloß aufpassen, dass ich hier nicht aufhänge. Mach mal. Ja, das solltest du lassen. Aber wenn das nachher durch Auphonic durchgeht. Hey, Spider-Man. Hey, Spider-Man. Spider-Man. Das war mein Angebot. Kannst du das Telefon jetzt die ganze Zeit halten oder möchtest du einfach hier hinlegen? Ja, wenn man das dann noch hört. Das dann sag mal was bitte. Du musst ein bisschen näher randrücken. Ja, du musst mit Max ein bisschen kuscheln. Besser nicht, nein. Ich kuschel lieber mit meinem Kissen. Max, das möchte keiner sehen. So. Was? Das habe ich besonders. Jetzt muss ich das denn nicht mehr sehen. Jetzt habe ich das Kind nicht wollen. Ist keine Lampe, ne? Nur zu dir. Nein. Warum nicht? Keine Ahnung, ja doch, geh, komm. Was geht doch ins Wohnzimmer, wir sind fertig im Wohnzimmer. Ja, das nimmt PC bloß so, bitte. Das ist meine Bitte an dich. Ja, sicher. Nein, wenn nicht, müsst ihr sagen. Nö, das war jetzt wirklich. Also, wir nehmen jetzt hier auf. Gut, wir müssen jetzt bloß hier aufnehmen, also hier nicht ja, mehr stören. Ja, ich störe schon wieder. Ich war, ich wollte. Outtake, Outtake, Outtake, Outtake, Outtake, Outtake. Oh. Dürfen wir nicht verwenden? Das müssen wir hinterher fragen. Outtake, Outtake, das war. Nee. Na. Was für komische Geräusche will ich auch nicht machen. Max, das dann, red mal bitte ein bisschen. Ich? Ja. Ja. Du musst ein bisschen definitiv kräftiger sprechen. Genau. Ich spreche aber nicht kräftiger, so dass meine Stimme nicht für ausgelastet. Dann musst du es lernen. Dann müsst ihr Plätze tauschen. Ja, oder so. Weil man das dann nicht lauter reden möchte, also, da kommt ihr sonst noch näher. Das ist das Problem. Kinders! Oh. Max wird erwachsen. Sofort. So, nochmal bitte. Guten Tag. Du darfst auch mehr sagen. Jackson, Physik, Dude. Nee, das ist Dune. Was? Das sehe ich nicht mehr. Weil aus der Einblendung eine Ausblendung gemacht wurde. Yes. So, nochmal das finde ich. Oh Mann. Ja, hallo. Was geht? Na, es ist besser. Wir machen keine Begrüßung. Peace out. Nochmal du bitte. Dann verabschiede ich mich halt am Anfang. Auf Wiedersehen. Mach bitte nochmal. Wir machen hier keine Begrüßung. Okay, jetzt machen. Perfekt. So. Ist deine Mutter jetzt fertig? Ich hoffe es. Möchtest du einsteigen? Ach, ich kann es versuchen. Warte mal, bis sie wieder ein bisschen ruhiger ist. Wahrscheinlich kommt sie gleich wieder hier rein. Hallo! Hallo, was macht ihr gerade? Kann ich euch Kekse und Saft bringen? So die Szene bei den Simpsons, wo die da im Urlaub sind, an diesem Strand. Und dann, boah, deine Mutter ist echt cool. Meine Mutter wäre jetzt reingekommen mit Keksen und Saft. Und letzter siehst du Marge reinkommen und sie sagt, und er sagt dann, ja, mit Keksen und Saft. Und dann dreht Marge sofort wieder um und geht raus. Das ist auch zu geil. Gut. Ich glaube, dann haben wir das Thema, ne? Ja, ich glaube, dann haben wir das Thema. Da ist deine Mutter, die ist mit dem Fahrrad unterwegs. Oh. Warst du einkaufen? Ja, sieht so aus. Ja, und zweiten Story. Entschuldigung. Ja, okay. Zweite. Stimmt. Der Schimmelfind-Podcast. Oh. Der Löcher in die Luft guckt Podcast. Ja. Der Ja-Sage-Podcast. Ja. Der einen grünen Pullover anhab Podcast. Ja. Was für der Kopfschüttel Podcast. Der Aufreg Podcast. Der Verzweifel Podcast. Der Haare auf dem Podcast. Da kann ich nicht mitmachen. Ja. Das ist gemein. Hast du brauchst du eine Perücke? Der Brückenaufwand Podcast. Ja, Toupet. Der Steffen mit Toupet Podcast. Der lustige Mützenaufer-Podcast. Der Bommelmützen-Podcast. Yay! Oh, das ist doch schlimm. Nachher sagen die Leute wieder, es ist denen zu albern. Oder zu nervig mit den, weißt du noch, mit den Klingeln da? Mit den klingelnden Rentierhörnern? Oh nein, der hat die da hängen. Der Klingel-Klingel-Hut-Podcast. Oh. Wir müssen das Niveau mal wieder ein bisschen heben. Es tut mir leid, ich werde schon mal ankündigen, jetzt werde ich die ganze Sendung über machen. Es tut mir so da dermaßen leid. Ja, hoffen wir wenigstens, dass es lustig wird. Und bei Teen Titans Comic im Backup Podcast. Oh. Nein. Heute sitzt wieder der Wurm drin. Im Podcast. Ich brauche ein Bier. Es ist noch nicht mal, es ist halb vier, kriegst noch kein Bier. Wenn ich jetzt rein, es gibt gleich Kuchen, hau rein. Ja, gut. Wie ist das mit der Motivation für dich, wenn es Kuchen gibt? Ja, super. Das weiß, wenn man nicht kriegen kann. Du gerade sagen. Was denn? Ich habe die Kuchen gekauft. Und die backen. Mach deine Aquaman-Review jetzt hier. Ja, das ist gar nicht schlecht, wenn du mich ständig unterbrichst. Podcast! Er kommt gar nicht aus dem Wasser, sondern aus der Wüste. Okay, er ist jetzt Dune Man. er baut Spice ab. He who controls the Spice controls the universe. Wir sollten vielleicht auch mal Dune reviewen. Den Film von David Lynch? Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Bitte nein. Doch. Weil der ist so anstrengend. Haha, ich zwing dich jetzt dazu. Und so lang. Ich zwing dich dazu. Da könnte man aber sehr gut drüber reden. Mein Papa hat den auf DVD. Verdammt! Was hast du davon, dass du mich ständig unterbrichst? Na, Podcast! Chaka, chaka, chaka, chaka, chaka, chaka. Pause, Pause, Musik. Das war ruhig laut. Weiter, weiter, weiter. Podcast, Podcast, Podcast. Es geht weiter im Podcast. Max mag Titten, Max mag Titten. Steffen mag keine Titten. Das ist eine Lüge. Oh komm, du musst mir jetzt nicht deine Pornosammlung zeigen. Pornosammlung, der Wäschekatalog vom Real. Ja, das war mein ganzer Zweifel. Wollen wir das Review weitermachen? Ja, mach doch, ich guck Titten. Auf deinem Schreibtisch steht Mayonnaise. Es ist keine Mayonnaise, das ist dänische Remoulade. Ah, ich hab's mir fast gedacht. Weil da Remoulade draufsteht? Nein. Oder woran hast du es erkannt? Nein, keine Ahnung. Ich mag keine Remoulade. Wieso nicht? Das ist genauso eine Soße wie... Mayonnaise ist ja auch nur eine Soße. Ja, ich mag den Geschmack nicht. Weil das ist ganz anders als normale Remoulade. Das ist nicht so diese weiße mit diesem Pünktchen drin, aha, sondern das ist diese Hamburger-Soße mit den Zwiebelchen. Aha. Also ein bisschen Sellerie ist da dran. Und die ist richtig lecker. Die kann man auch essen, wenn man kein Remoulade-Fan ist. Normalerweise ist Remoulade ja so dieses schwere, fettige, schmierige Scheißzeug. Hm, genau. Ich liebe es. Jetzt sag mir doch so, wenn dann vorkommt. Podcast! Die Gäste können nur einmal wild und die Zeit zu überbrücken, bis ich den Faden wieder gefunden habe. Ja, okay. In der Deutschen... Halt die Klappe! Darf ich das jetzt einmal sagen? Was? Halt die Klappe! Das hast du zweimal gesagt. Ja. Einmal das hört sich gut an. Einmal durftest du es, zweite Mal nicht mehr. Das kostet jetzt 5 Cent in die Fluchkasse. Ich schau mal in die Fluchkasse. Da. Ich irgendein Spielgeld? Ach Quatsch. Ja, auf jeden Fall. Hey, Macarena. Macarena. Hey, Macarena. Hi. Ich hoffe, du... Ich hoffe, du blendest da das echte Lied an, weil... Das darf ich nicht, das GEMA geschützt. Oh. Also, the habit send me no manabi and the boogie and the booty dibi. Das ist besser aus, sonst verklagen die uns auch noch so. Da musst du gar nicht mehr dich mit der GEMA anlegen, da musst du dich bloß mit dem guten Geschmack anlegen. Okay, das war gut. Ich hab's jetzt nein. Das war unser Outtake für die Sendung, ey. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Kompetenz. Kompetenz. Niveau. Ja, das Hopfen und Malz verloren. Ja, ja. Oh. Ja. Fangen wir vorne an, bitte. Ja, genau. Da, Nina, Nina, Nina, Nina. Na, Nina, Nina, na, na, na, na. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Die Königin nach kann ich auch noch. Und mehr kann man auch nicht. So, nicht mehr los. Das machst du sehr gut. Noch ein bisschen höher. Schöne Kopfstimme. Habe ich damals gelernt bei Hallo Spencer. Da gibt es doch eine Folge, wo die Zauberflöte aufführen. Und Elvis, der Assistent von... ich kenne Hallo Spencer noch. Ja, der Elvis ist dann der... genau. Der ist dann die Königin der Nacht. Oh Gott. Und singt Gott. Dann auch, oh, ich bin die Königin der Nacht. Irgendwie sowas. Karl Anton, Karl Otto, Karl Franz. Nee, die hießen Karl Gustav. Karl Otto. Und Karl Heinz. Bestimmt, irgendwie sowas. Mein Lieblingslied von den Queech Boys war Kunst kommt von Können, nicht von Wollen. Sonst hieße es ja Wunst. Es ist sowas von unzufassbar, ey. Unzufassbar. Es ist unzufassbar. Es ist unzufassbar. Pack dich gleich daher, komm her. Mach ich kaputt. Mein Schuh dann los, ey. Ich bin kickboxt. Aber komm bitte rein, ist kalt draußen. Muss ich nicht sagen, ich bin auch faul. Aber mach ich dich voll Kickbox, wenn du hier drin bist. Traust du dich nicht? Ich war auch voller Messer. Ich hab ganz Besteck und voll mit, weißt du. Ich hau hier einen mit dem Göffel. Was, Göffel? Göffel gibt's, ja, das sind so diese gebogenen Gabeln. Du kannst gleichzeitig Löffel und essen. Das sind diese Salatdinger, die man beim Salat dabei sind. Das ist ein Löffel, wo Zacken drin sind. Ja, ja. Ach so, das nennt man Göffel. Göffel, Salatgöffel. Darauf Englisch nicht. Was nicht alles gibt. Goon. Oder ich weiß The nicht. Goon. Nee, oder Foon. Foon. Jawohl, Fork und. Nicht Spork. Spork ist auch nicht schlecht. Spork. Spunk. Spoon and gibt's Fork. Gibt es nicht Pokémon, was er heißt? Spunk? Nee, Spoink. Spork. Spoink, ja, Spoink. Spork. Egal, jetzt Lieder. So, sechste Folge am Haken. Sechste Folge am Haken gehabt. Ich fange einfach nochmal von vorne an. Wir haben heute Jakob dabei. Moin. Ich nehme einfach die Ansage aus der Aufnahme davor. Ich hab doch einfach nur Hi gesagt. So, ja. Ja! Heidi ho! Heidi ho, Leute! Okay. Hanky, Weihnachtscode. Bevor du jetzt wieder abdriftest. Ich drifte nicht ab, hier ist Abdriften verboten. Okay. Ein Thema, was wir noch auf jeden Fall ansprechen müssen, bevor wir Schluss machen. Jakob hat ein bisschen. Knoblauch. Die Tante heißt Speed? Ja. Speed ja, Racer. Tatsächlich. Oh nein! Wir bleiben mal einfach bei Friendship is Magic und gehen nicht auf dieses eine Heft. Ich weiß gar nicht, wie du auf die Idee kommst, dass wir dieses Heft besprechen wollten. Aber na gut, ist halt so. Falls du es mir gegeben hast, kurz davor. Ja, da habe ich gedacht, da wir sowieso das Oberthema My Little Pony haben, reviewen wir vielleicht einen Comic, ich weiß nicht. Ja, vor allem, weil ich das Heft schon in der Sendung besprochen habe. In der letzten Folge habe ich das schon besprochen, das Heft. Ah, scheiße. Hörst du unseren Podcast nicht, Max? Doch, aber so ich kenne sie nicht auswendig. Wir sind so schlecht, wir hören nicht mal unsere eigenen Sachen an. Ich höre sie schon, aber ich kenne sie nicht auswendig. Nein, aber genau das Heft habe ich schon besprochen. Also da brauchen wir Scheiße, ja, da hatte ich ja... Ja, dann zerreißt das Heft. Ist sie auch? Ich habe noch ein bisschen Ketchup im Kühlschrank. Ihr könnt ruhig reden. Ich lese mir jetzt diesen Zettel durch und lache mich weiterhin kaputt über Toffee-Truffel. Toffee-Truffel, Freundschaft. Findest. Ruhe. Max, du bist nicht Max. Mach dir Gewohnheit, tut mir leid. Ich hab nur ein bisschen Struktur reinzubringen. Also, du hast selber mal gesagt, Chaos ist unterhaltsam. Ja. Hier steht Keith Giffen. Was hat denn Keith Giffen damit zu tun? Weil hier steht, das ist die 3000, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Keith Giffen schreibt My Little Pony. Wo ist Lomo? Ey, das wäre so cool, wenn er mal auftaucht. Oh. Wenn man irgendwen sucht, den er irgendwie umnieten soll. Ich soll hier wieder gefangen nehmen und dann immer in irgendwelche Ecken rein. Lobo als Pony. Ist, glaube ich, gibt alles. Gemacht worden. Gibt alles. Es gibt alles mögliche Charaktere als Pony. Sogar als geplasht. Ich habe zwei Daumen und bin aus Hufflepuff. Ich bin ein Hufflepuff. Ich kann nur an Laktose sterben. Ich habe Angst vor Geistern. Und vor Bettlaken mit Löchern drin. Und normalen Bettlaken. Buh. Buh. Buh. Das ist viel besser, ne? Siehst du das? Ah, ja, genau. Bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo würde gern mehr Marvel lesen, aber oft komme ich halt nicht so viel, ich komme halt nicht dazu. Ja, man muss halt dann so viel von DC gibt und ich habe nur ein begrenztes Budget. Es ist auch kein Problem, wenn du ungefähr den halben Regenwald an Papier von Batman in deinem Fach hast. Ja, aber das ist dein Problem. Ja, das ist das Problem. Irgendwie muss man ja auch up to date bleiben. Bei Batman. Mhm. Hm. Ich glaube, ich habe das Batman-Universum durchdrungen. Tatsächlich. Ja. Du, der. Der ausgewiesene Batman-Experte. Ist ein Verrückter in einem schwarzen Strampelanzug, der meint, er wäre eine große Fledermaus. So, und jetzt nennt mich Gott. Nennt mich den Gott der Comic-Welt. Moment, ich kriege gerade eine SMS von meiner Mutter, die muss ich ihm vorlesen. Hallo Steffen, wir sind auf der Kreative. Ein Stand ist vom Knast und stellt Tassen mit Sprüchen her. Habe eine gekauft. Text: Thomas, du bist nicht wie die anderen, du bist viel schlimmer. Grüße, Mama. Lassen wir das. Ja, möchte. Schätzt das, deine Mutter so zitiert zu werden? Das ist egal. Meine Mutter wird mit Namen genannt. Mama. Das ist ja gut. Muss ich mich gleich drum kümmern. Mama hat ein großes Geschenk für meinen Bruder gekauft. Auch nicht schlecht. So, als nächstes. Knastasse. Tut mir leid, ich muss immer diese Computer. Was ist das? Was soll das sein? Die sind auf der Kreativa, das ist so eine Kunstausstellung oder irgendwie sowas. Und da sind die vom Knast und verkaufen Tassen. Ah. Keine Ahnung. Oh, also von echten Sträflingen hergestellte Tassen? Ja. Wenn die runterfällt, darfst du dich aber nicht danach bücken. Steffen, du bist so ein Strolch. Ich bin ein Schelm heute wieder. So, machen wir jetzt ein Flashheft. Ja, das alte Flashheft. Knastasse. Ich glaube, ich habe den Sendungstitel schon. Das sind 5 Minuten in der Sendung und ich habe den Sendungstitel. Nicht nach der Knasttasse bücken. So. Was jetzt? Jetzt bin ich wieder dran. Ich gieße mir eben was an. Nein, niemals! Doch. Das ist so viel Wasser. Ist ja dein Wasser. Du trinkst ja dein Auto mal dein eigenes Wasser. The Water of Life. Und hast du noch einen Keks? Ja, auch noch. Mit Schokolade. Das ist lecker. Ja, wenn die auf sind, gibt es noch die du nicht magst. Mhm. Weil die kann man in den Kaffee tunken. Mhm. Ja. Wenn du den Finger heben möchtest, heb den Finger, weil dieses auf deinen Penis zeigen, finde ich ein bisschen seltsam. Das habe ich auf meinen Tennister gezeigt. Nein, das habe ich auf deinen Penis gezeigt, so bitteschön. Ja gut, also mit mir geht's jetzt weiter und mit dir geht's weiter? Ja. Mit dir geht's weiter auf der Leiter. Entschuldigung. Tja, so sehen in etwa dann auch unsere Zuhörer aus. Habe ich das nicht gemeint? Die sind hässlich und abstoßend. Ihr seid so gut, ihr habt jetzt sogar schon ein Live-Show. Ich will mal 10 Applaus hier haben. Danke, Tobi, danke. Das ist der Applaus für den schlechtesten Witz mit dem schlechtesten Akkordeon. Ich will nach Hause. Du bist zu Hause. Das ging schnell. Wie musst du das? Du bist so alt. Ja, dann haben wir das. Noch ein bisschen Musik zwischendurch. Wenn es sein muss. Das habe ich gut gemacht. Ich habe gerade meine Zettel auf den Boden geschmissen. Ja, jetzt hat er versucht, sich vor deinem Mundharmonika-Spiel zu retten. Ich werde hier als Musiker nicht ernst genommen. Ich werde als Künstler hier nicht wertgeschätzt. Künstler. Das ist meine Art, mich künstlerisch und musikalisch kreativ auszudrücken. Dilettantisch und nervig. Was nervig? Also es gibt einen Unterschied, das habe ich heute noch gehört bei NSRW. Es gibt einen Unterschied zwischen Amateur und Dilettant. Also Amateur, was war's? Amateurhaftigkeit und Dilettantismus. Okay. Der Amateur macht etwas aus Leidenschaft. Der Dilettant macht etwas, was er nicht kann. Vielleicht mache ich amateurhaften Dilettantismus, wer weiß es. Beruhig dich. Dilettantismus. Schluck Wasser. Nein, es geht schon. So, ich habe noch einen Comic, dann haben wir es hinter uns. Super. Kann's kaum abwarten. Und ich erst. Wir haben gerade 31 Sekunden Schwachsinn gemacht. Ja. Das ist normal bei uns. Die ersten 30 Sekunden einer Aufnahme sollte man Schwachsinn machen, damit man ungefähr in das Gespräch reinkommt. Und irgendwann, wenn ich anfange, interessante Sachen zu sagen, normale Sachen zu sagen. Am Ende der Sendung. Richtig. Dann kann man ungefähr wieder, weil ich bin ja, ich bin hier der Moderator von der Sendung. Ja, also sowas wie Baba Salisch. Ruhe im Saal! Alexander Holz, Barbara. Sind wir da zweimal Kalvas? Alexander Holt, Barbara Salisch und Lenzen und Partner. Ist das die, ist das die Justizliga? Tut mir leid. Ich gehe. Ist schon so alt. Weißt du, da habe ich mir selber mal irgendwann ausgedacht. Merkt man, glaube ich. War das wieder dein eigener Witz? Ja. Den wir andere Leute von dir geklaut haben, die dich nicht kennen? Nein. Oh. Den habe ich mir wirklich mal selber ausgedacht. Scheint nicht besonders gut zu sein. Ja, zumindest jetzt nicht. Kann ich noch eine Stunde handeln? Ja. Ich hab Zeit. Ich hab Geld. Ich hab Batman. Niemand hat Batman. Du könntest auch mal den Hulk-Film aus der alten Serie gucken. Ja, den haben auf dann, Tor trifft. Ja, den ja. haben wir zusammen gesehen. Mit diesem, Oh Mann, war der gut. Tarantino? Lou Ferrigno. Wo ist ein Unterschied? Was wollte ich noch sagen? Also es gibt einen definitiven Unterschied zwischen Quentin Tarantino und Lou Ferrigno. Entschuldigung, da muss ich jetzt nochmal irgendwo drüber nachdenken. Musst du mich kratzen? Oh, okay. Gehört aber nicht zur Show. Ist auch kein Videopodcast, lieber Tobi. Zum Glück. Jetzt haben wir ja sexy Verstärkung. Für alle, die das jetzt natürlich nicht sehen können, Tobi sieht wahnsinnig gut aus und hat wahnsinnigen Schlag bei Frauen. Also eins von den beiden Sachen stimmt tatsächlich. Das und. Ich überlege gerade, ich glaube, du hast noch nie sowas Nettes zu mir gesagt. Und? Nein. Ich glaube, wir machen Schluss. Dann machen wir jetzt Schluss und gehen. Du trennst dich! Tobi, jetzt wo du dabei bist, wäre das eine unbequeme Dreiecksbeziehung geworden. Das wäre nicht gut gegangen. Dann machen wir nicht und machen unser eigenes Ding. Oh ja. Das war eine Wendung. Dum, dum, dum. Den Podcast höre ich mir gerne an.